17b. 17b. Вот некоторая лексика, распространенная в сфере рекламы. Рекламная кампания. Die Anzeigenkampagne. Хочу представить вам новую рекламную кампанию. Ich möchte Ihnen gerne eine neue Anzeigenkampagne vorstellen. Эскиз, набросок. Der Entwurf. Вот эскиз рекламы нашего новейшего продукта. Hier ist ein Anzeigenentwurf für unser neuestes Produkt. Слоган. Der Slogan. Нам нужен забавный слоган, который люди запомнят. Wir brauchen einen witzigen Slogan, den sich die Leute merken können. Целевая группа. Die Zielgruppe. Наша целевая группа для этого продукта – женщины в возрасте от 30 до 45 лет. Für dieses Produkt ist unsere Zielgruppe die 30- bis 45-jährigen Frauen.